Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Okay, Aufnahme ist an und ich begrüße euch herzlich zur 8. Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland. Da muss ich eben husten. Heute ist der 10.8. Wir sind beschlussfähig, starten mit kleiner Verzögerung. Anwesend sind der Martin, der Wolf, der Janis, der Sven, die Vaku und die Isan. Ich mache die Sitzungsleitung, Protokoll machen Isan und Janis. Und als erstes hätten wir über das letzte Protokoll zu befinden. Gibt es da Anmerkungen, Enthaltungen oder Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das somit einstimmig angenommen. Vielen Dank. Und wir kommen zu den Berichten der Landesvorstände und beginnen mit Sven. Der ist gerade an der Tür, hat er geschrieben. Ja, ich bin wieder da. Geht's jetzt um die Berichte, ja? Jo, leg los. Ja, unter anderem anwesende Team Porgef durch meine Doppelposition. Weitere Planung bezüglich der Gamescom 2023. Da gingen jetzt auch die Anfragen für Interviews an einige Publisher raus. Unter anderem noch das Gespräch eben mit der AGÖA gesucht in dem Zusammenhang. Dann haben wir noch eine Terminfindung mit anderen Kleinparteien, was freundlicherweise durch Vaku im Kontakt mit initiiert wurde. Dann haben wir die erste Podcast-Folge, Janis und ich im Kasten, worum wir uns gekümmert haben. Und ansonsten laufen gerade heute vor allem noch die Vorbereitungen für die Polgef-Tagung in Bremerhaven. Da muss man auch erstmal hin und wieder alles packen. Und wir kennen es, wenn es um Vernetzung und interne Tagungen geht, wie das läuft. Okay, danke Sven. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, machen wir das am Schluss unserer Berichte. Ich mache dann mal direkt weiter. Ich habe, ja, manchmal habe ich viel Zeit, die Wiki-Seite Landesparteitag 24.1 angelegt. Das heißt, ab sofort können die Anträge auch ins Wiki gestellt werden und ich gehe davon aus, dass wir auch noch fürs Landesschiedsgericht nachwählen. Auch dafür gibt es eine Kandidatinnenseite. Dann habe ich noch ein paar Sachen auf der Webseite aktualisiert und wie das dann schon angesprochen hat, kommuniziert. Das ging erst auf Twitter los, dann gab es Twitter-DMs, mittlerweile liegt uns eine Mail vor mit verschiedenen kleineren Parteien. Das Ganze ging von der ÖDP aus, die Volt ist damit im Spiel und irgendwie haben wir uns gedacht, wir wollen uns doch mal vielleicht online treffen. Da kann ich aber auch später noch kurz was zu sagen. Dann habe ich mich so ein bisschen vorbereitet auf die Kreismitgliederversammlung in Köln, was Satzung und GO und so weiter angeht. Wir hatten eine AGÖ-Sitzung und Isan und ich hatten eine Vaku mit Ück-Ück bezüglich der Fachtagung vom FSFE. Da möchten wir nicht nur einen Blogbeitrag machen, sondern auch diese Fachtagung an sich ein bisschen promoten, weil da sind zwar unter anderem, das wird organisiert von der Free Software Foundation, aber auch von der Landeszentrale für politische Bildung NRW und von der Volkshochschule Köln. Und der FSFE ist da so ein bisschen alleingelassen mit der Promotion dieser wirklich sehr interessanten Veranstaltung. Das wollen wir also auch ein bisschen damit bezwecken. Wie ihr später noch sehen werdet, gab es bei der Finta Piratin Netzwerkgruppe wieder ein bisschen Kommunikation und einen Aufruf, einen Blogbeitrag, den wir geschrieben haben und ansonsten Kleinigkeiten, Kalenderpflege, Sitzungsvorbereitung und so weiter. Das war's von mir. Dann wäre der Wolf jetzt dran. Okay, da ist gar nicht viel zu erzählen, weil ich die letzten Wochen vor allen Dingen damit beschäftigt war, einen Ausbildungsplatz suche für die mittlere Enkelin, die seit 2 Wochen hier wohnt, mit zu begleiten. Und das haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ansonsten gab es Fraktionssitzungen, habe ab und zu ein paar Sachen freigegeben, dass ich so unter Schatzmeistergedöns irgendwie erfasst habe und Spam gelöscht. Zu den Zahlen, die ja heute nicht aktuell sind, Ja, muss ich mich entschuldigen, ich habe da noch keinen Zugang zu. Das könnte man vielleicht am Samstag aber besprechen. Okay, danke dir. Dann haben wir als nächstes den Janis. Ja, ich war am Dienstag im Dicken Engel. Ich war bei der AGÖA-Sitzung letzte Woche. Und zur AGÖA, wir haben unsere erste Podcast-Folge, wie Sven eben erzählt hat, aufgenommen diese Woche. Geschnitten habe ich die auch schon. Wir arbeiten jetzt daran, dass wir die veröffentlichen können. Logo und Jingle dafür sind noch in Arbeit. Ja, ansonsten habe auch ich mich vorbereitet auf die Polgef-Tagung, zu der ich morgen losfahre und Tickets bearbeitet. Dir und als nächstes Isan. Ja, ich mache wieder Social Media und das ist sehr zeitaufwendig, weil man eben die ganzen Meldungen durchgehen muss, gucken muss, was hat Bezug zu NRW, was kann man kommentieren, wo muss man irgendwie es verbreiten. Dann war auch AGÖA-Sitzung. Ich habe Tickets geschubst, also das heißt auch viel Spam entspammt. Dann war ich auch beim Dicken Engel, habe an der Videokonferenz mit Ükü Gün Vakuf teilgenommen und habe auch bei der Vernetzung mit Finta mitgemacht. Dir und Martin. Ja, ich habe wieder an der WKO teilgenommen und habe dann eine Anfrage vom Kreis Mettmann, hier vom Kreisverband Kreis Mettmann, beantwortet bezüglich der Unterstützerunterschriftensammlung und die haben mir auch kundgetan, dass sie demnächst einen Infostand in Hilden machen wollen. Danke dir. Gibt es Fragen, Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Bereich Statistik. Ich habe gesehen, Mitgliederstatistik ist aktualisiert worden heute. Stand der Dinge, 1387 Mitglieder, davon stimmberechtigt 617. Banken haben jetzt keine Aktualisierung, wie Wolf schon sagte. Und dann spare ich mir da heute auch mal das Vorlesen. VKV-Kontostände findet ihr, wenn ihr was nachschauen wollt, immer auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de unter Kontostände. Kleiner Hinweis zu der, also, nee, die Kontostände der VKVs, die sind von 23 und nicht von 22. Ich verbessere das gerade. Oh ja, klar, natürlich. Danke dir. Gut, gibt es sonst noch Anmerkungen? Dann mache ich mal weiter mit den Terminen, denn es sind viele. 12.8. 15 bis 17 Uhr findet die Kreismitgliederversammlung in Köln im Büze statt. Am 13.8. ab 17 Uhr eine Mitgliederversammlung der Piraten in Duisburg. Vom 12. auf den 13. August findet die PolGF-Tagung in Bremerhaven statt. Dann haben wir am 17.8. noch eine Mitgliederversammlung, nämlich KPT in Bielefeld. Und am 19.8. unsere LAFO-Klausur ab 11 Uhr in der LGS. Wie Termine, dass man schon scrollen muss. 23. bis 27.8. findet die Gamescom statt in Köln mit Piratenbeteiligung. 8. bis 10. September ist der dritte Parteienkongress in Leipzig. Am 22. September der Fachtag Die Welt nach Facebook, Twitter und YouTube, den ich gerade schon angesprochen habe, wo die Stefanie Henke aus Dresden eine der Speakerinnen sein wird. Am 8.10. haben wir Landtagswahlen in Bayern und Hessen und auch gleichzeitig die Kammerwahlen in Luxemburg. Am 17.10. ist die zweite Datenschutzschulung von uns im BBB ab 18 Uhr. Am 25. November haben wir die Marina NRW in Velbert und hier schon mal vermerkt, 6. bis 9. Mai finden in Europa die Wahlen zum Europaparlament statt. Gibt es noch Ergänzungen, gerne auch aus dem ZuhörerInnenraum? Das ist nicht der Fall. Termine, soweit sie uns bekannt sind, findet ihr auch immer auf unserer Webseite unter Termine. Wir freuen uns immer, wenn, ja, hallo Nils. Ja, ich was zum Thema Kalender. Das mit den Yuppies nicht ganz aktuell. Am Montag treffen wir uns im Moment gar nicht mehr. Und dafür mittwochs um 21 Uhr alle 2 Wochen. Der Rhythmus ist ab nächste Woche dann. So Ja, nächste Woche, dann in 3 Wochen. magst du mir da vielleicht auf Telegram eine DM schicken, dass ich das schriftlich habe, dann ändere ich das. Ja. Super, danke dir. Perfekt. Okay, dann hätten wir als nächstes Anträge an den Landesvorstand. Und zwar ist es ein Antrag von mir. Das ist die Ticketnummer 505821, unterzeichnet den Aufruf, wir stellen uns Diskriminierung gegen Diskriminierung in der Piratenpartei. Ein Aufruf von der Piratinnen-Finter-Gruppe. Ich muss dazu sagen, der Antrag kam jetzt gerade erst rein. Wenn also jemand von euch sagt, dass weil das außerhalb der Antragsfrist ist, da möchte ich jetzt nicht drüber abstimmen, dann würde ich das in den Umlauf geben. Ich wollte aber allen hier die Gelegenheit geben, gegebenenfalls dazu noch Fragen zu stellen. Ich erkläre ganz kurz, die Piratinnen-Hintergruppe oder Piratinnen-Hinternetzwerk ist eine lose Gruppe von Frauen und Menschen, die sich als Frauen gelesen und verstanden werden wollen. In der Piratenpartei, wir haben schon mal in der Vergangenheit auch eine Pressemitteilung über die Bundespartei rausgeschickt, im Paragraph 218-19. Ansonsten haben wir auch einen Blogbeitrag, wir haben Anlass gesehen, aufgrund einiger Äußerungen im Mumble und aufgrund des einen oder anderen mittlerweile zwar wieder gelöschten Tweets, dass wir da nochmal ein bisschen die Partei sensibilisieren möchten für jedwede Art von Diskriminierung. Und das Netzwerk hat sich gedacht, es wäre schön, wenn auch die Landesvorstände das mit unterstützen. UFO und Landesvorstand sind von uns angeschrieben worden. Wir würden uns auch freuen, wenn es weitergetragen wird in Kreisverbände oder andere Untergliederungen und gerne auch auf Mitgliederversammlungen diskutiert und abgestimmt wird, um da nochmal ein deutliches Zeichen zu setzen. Gibt es Fragen dazu? Nee, eigentlich keine Frage. Aber ich halte das für selbstverständlich, dass wir das unterstützen, weil ich glaube, wer damit nicht konform geht, hat eigentlich in der Piratenpartei nichts zu suchen. Das hängt auch ein bisschen mit dem Programm und Selbstverständnis der Piratenpartei zusammen. Und von daher ganz sicher keine Gegenrede, sondern eine Bitte an alle Mitvorstände, das mitzuzeichnen. Gibt es sonst noch Anmerkungen, Fragen? Ihr seht, zwei eurer Kolleginnen sind da auch mit Erstunterzeichner. Also wir können euch die Fragen alle beantworten. Ja, reine Verständnisfrage. Wenn ich mich jetzt hier noch bei dem Antrag als Unterstützerin mit eintrage, kann ich dann auch noch dafür abstimmen oder dürfte ich das nicht mehr? Doch, natürlich. Ich stimme ja auch mit ab als Antragstellerin. Ja, klar, dumme Frage. Dann beides. Also ich bin auch dafür. Und danke, Wolf, für deine Ansage. Trag dich ruhig gerne noch als Unterstützer immer rein. Das kam ja jetzt alles sehr, sehr kurzfristig. Okay, ich stimme das jetzt mal von oben ab. Martin? Ja, dafür. Wolf? Schon eingetragen dafür. Janis? Dick ist dafür. Sven? Absolut dafür. Ich verstehe bei sowas absolut keine Toleranz. Ich bin auch dafür. Und Isan? Dafür. Okay, dann haben wir das auch einmal für die Aufzeichnung. Dann danke ich euch. Ich würde das dann an die Kollegin weitergeben, die das dann auch auf der Webseite des Netzwerkes aktualisiert. Und ich würde das auch als Antrag an den nächsten Landesparteitag stellen. Ich denke, das kann nicht schaden, wenn die Versammlung dann unseren Beschluss auch nochmal bestätigt. Okay, weitere Anträge sehe ich nicht. Wir hatten einen Umlaufbeschluss und haben mit Ticket 5054888 ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. Und dann wären wir auch schon bei Aktuelles aus den Kommunen. Stadtland Fluss, was wir hier noch drin stehen haben, ist die Gegendemo gegen Faschismus, also eine Gegendemo, wahrscheinlich gegen eine Demo, die stattfindet. Samstag, den 19.08. um 13.30 Uhr, Geschwister-Scholl-Platz, Wuppertal. Gibt es sonst noch Aktuelles aus den Kommunen? Auch hier gerne wieder aus dem ZuhörerInnenraum. Das ist nicht der Fall. Aktuell ist Europawahl. Stand der Dinge war, ich habe hier die Wiki-Seite verlinkt, also die bundesweite. Wir haben einen Blogbeitrag geschrieben. Wir haben per Infomail unsere Mitglieder informiert, dass die Unterstützungsunterschriften, Formulare da sind und es kann gesammelt werden. Gibt es sonst noch etwas Neues bezüglich? Vielleicht aus der WKO, ich weiß nicht. Da ist es nicht der Fall. Dann kommen wir zu sonstigem Wichtigem. Nur noch mal als Info, eigentlich habe ich jetzt ja im Tätigkeitsbericht schon alles erklärt. Ticketnummer 505739. Das ist die Mail von den Vorsitzenden der ÖDP zwecks Terminfindung. Da gibt es ein Doodle. Ich hatte neben meinem Kontakt noch Svens Kontakt mit angegeben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir aus den jeweiligen Vorständen der kleinen Parteien halt eben zwei Leute dabei haben wollen. Dieses Doodle läuft noch. Ich könnte mir vorstellen, es kommt entweder der 17. oder der 20.8., also recht bald dann auch zustande. Wenn danach werden Sven und ich natürlich darüber auch berichten. Also das nur als Info für die VorstandskollegInnen. Das ist das Ticket, was etwas kryptisch aussieht. Haben wir sonst noch was Sonstiges Wichtiges? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir heute flott. Haben wir einen NÖ-Teil? Ich würde noch was in NÖ vorbringen. Okay, dann bevor wir dann in den NÖ gehen, werde ich die Sitzung schließen. Der nächste Termin ist überraschenderweise in 14 Tagen. Das ist wieder ein Donnerstag, wieder um 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Und ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen. Das heißt, ich schließe die Sitzung heute um 20.53 Uhr. Vielen Dank.